Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um deine natürlichen Instinkte. Ja und? Scheiß doch drauf, geh dich nichts an. Ich hör meinen Bruder sagen, hör auf mit deinem Hibbidi-Hab. Wenn du so weitermachst, so stört er dir noch richtig den Kopf. Das lässt mich kalt, man kann's halt nicht jedem recht machen. Und meinen Bruder wollte ich eh mal in den Track packen. Ihm fehlt der Inhalt bei Rap und dem Hopper-Scheiß. Das ist ihm wichtiger als Reimstruktur und Wortvergleich. Und wichtiger als ewig lange Reimketten. Ich find's auch nicht gut, dass manche über jeden Scheiß rappen. Es gibt auch guten Rap, du musst nur diese Scheibe hören. Die gute Mischung lässt sich nicht von Kleinigkeiten stören. Zum Beispiel Flowfehlern oder wenigen Vergleichen. Begründung Standard-Rap wollte ich eben vermeiden. Ha, da hab ich mal wieder gezeigt, dass ich anders bin. Da mein Rap anders klingt als bei den Standard-Pimps. Auch wenn das manche Leute nicht witzig finden. Alles bleibt Geschmackssache, wie im Sitzen pinkeln. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um deine natürlichen Instinkte. Rappen, reimen, texten, stylen, flashen, zeigen und Tracks verbreiten wird von vielen viel zu leicht genommen und deshalb sind sie auch nicht allzu weit gekommen. Rappen, reimen, texten, stylen, flashen, zeigen und Tracks verbreiten wird von vielen viel zu leicht genommen und deshalb sind sie auch nicht allzu weit gekommen. Eure Leistung ist so schwach wie ein Frauennamen. Vielleicht wird man durch Rappen, ja zum Frauenschwarm. Vielleicht wird man besser durch eine Übungseinheit. Wenn man es mit der Übungseinheit nicht übertreibt, was da übrig bleibt, ich sag nicht genügend Style, um voranzukommen in all dem üblen Scheiß. Ich könnte labern und labern, so wie labern und labern. Aber für euch alle bleibt das einfach makaber. Was ich hier produziere, ist wie eine neue Eröffnung. Niemand glaubt an Erfolg und die neue Schöpfung. Dabei komme ich immer näher an mein Ziel heran. Mach weite Sprünge und bin weit weg vom Niedergang. Ich will nur betonen, dass es bei vielen an Inhalt fehlt. Lasst einfach sein, wenn ihr euch am Inhalt quält. Ich mach jetzt erstmal einen Abgang wie ein Nubo, denn ihr bedrückt mich wie Dreck an Schuhsohlen. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um deine natürlichen Instinkte. Rappen, reimen, texten, stylen, flashen, zeigen und Tracks verbreiten wird von vielen viel zu leicht genommen und deshalb sind sie auch nicht allzu weit gekommen. Rappen, reimen, texten, stylen, flashen, zeigen und Tracks verbreiten wird von vielen viel zu leicht genommen und deshalb sind sie auch nicht allzu weit gekommen. Ich hasse dieses Virus. Ich bitte dich, Casey. Du musst seine Schlichtheit bewundern. Es ist milliardenfach kleiner als wir und kann uns besiegen. Was willst du tun? Ist zum Essen einladen? Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um deine natürlichen Instinkte.